Hallo, Herr Dreisam. Geht es bei Ihnen heute? Oh, leider geht es heute nicht. Und morgen geht es auch nicht. Aber übermorgen habe ich eine Stunde Zeit. Am Nachmittag um 3, geht das?